Deutschlandfunk. Freistil. Vor 2500 Jahren lehrte Pythagoras, ein Fels sei zu Stein gewordene Musik. Der Geophysiker Frank Scheerbaum und der Musiker Wolfgang Loos interessieren sich seit ihrer Studienzeit für den Klang der Erde. Darüber beginnen sie ein Lebensgespräch. Im Jahr 1999 gelingt ihnen der große Wurf. Die Geophysik lernt, den Sound der Vulkane und die Rhythmen der Erdkruste in den hörbaren Bereich zu übertragen. Wolfgang Loos komponiert auf der Basis realer seismischer Daten das Werk Inner Earth. Zum ersten Mal ist der Klang unseres Planeten musikalisch zu erleben. Aus dem Inneren der Erde fließt eine Sinfonie hervor, die der Jazzphilosoph Joachim Ernst Behrendt einst als Nada Brahma bezeichnete: Die Welt ist Klang. Sie hören die Übernahme einer Produktion des WDR aus dem Jahre 2010. Die Erde ist kontinuierlich in Bewegung. Das spielt sich zwar auf Zeitskalen ab, die wir nicht unbedingt wahrnehmen. Die Erde bildet auf Zeitskalen von Millionen, bildet sie Gebirge, auf Zeitskalen von Sekunden vibriert sie die ganze Zeit, auch durch Wind, durch Verkehr. Also die Erde ist nicht still, sondern die Erde ist kontinuierlich in Bewegung. Der Plan war ja eigentlich gewesen, Erdklänge zu gewinnen, zu extrahieren, zu finden. Interessante Klänge zu finden und mit denen dann Musik zu machen, also selbst komponierte, eigen ausgedachte Musik. Schlussendlich stellte sich dann ganz schnell raus, die Einzelklänge waren gar nicht so interessant. Was interessant war, waren Melodiefolgen und Rhythmen, die plötzlich entstanden sind, also die von der Erde generierte Melodie. Klänge aus der Tiefe. Musikinstrument Erde. Ein Feature von Konrad Lindner. Das ist das Bolivienbeben, wo Sie die Eigenschwingungen der gesamten Erde hören. Das war jetzt gerade der Schlag, der dann die ganze Erde zum Klingen gebracht hat. Das sind insgesamt 21 Tage vertikale Bodenbewegung gewesen am Observatorium Schiltach im Schwarzwald. Wir leben auf einer hauchdünnen Kruste. Vergleicht man die Erde mit einem Fußball, sind die Kontinentalschollen kaum dicker als eine Briefmarke. Das Innere der Erde besteht aus flüssigem Eisen. Im innersten Kern kristallisiert die Eisenschmelze durch den extremen Druck aus. Wenn Vulkane Feuer speien, entlädt sich eine Energie, die in über 5000 Kilometer Tiefe aus dem Eisenkern freigesetzt wurde. Die Erde klingt und tönt. Die Welt ist Klang, schreibt der Jazzphilosoph Joachim Ernst Behrendt. Eigentlich die Idee, die er da vermittelt hat, vielleicht ein bisschen esoterischer, als ich das heute sagen würde, ist ja auch eigentlich basierend auf grundsätzlichen physikalischen Phänomenen. Alles das, was schwingen kann, das kann auch klingen. Und das ist ja auch eigentlich das, was ich in meinen Vorträgen zu Inner Earth versuche zu vermitteln, dass letztlich eine sehr große Ähnlichkeit besteht zwischen der Seismologie und der musikalischen Akustik. Frank Scheerbaum von der Universität Potsdam vergleicht den Planeten Erde mit einer Gitarre oder mit einer Geige. In seinen Vorträgen und Vorlesungen spricht der Geophysiker vom Musikinstrument Erde. Weil jedes schwingungsfähige Gebilde auch als Musikinstrument gesehen werden kann. Wenn ich ein schwingungsfähiges Gebilde anrege, erzeuge ich Grundschwingungen, Obertöne. Die Obertöne, die sind abhängig von der Form, vom Material, von der Dichte und so weiter. Und damit erzeuge ich einen Klang. Ob ich den jetzt hören kann oder nicht, das hängt davon ab, ob dieser Klang sich in unserem Hörbarkeitsbereich befindet. Aber alles das, was schwingt, klingt. Selbst die starre Kruste ruht und rastet nicht. Schon als der Polarforscher und Geowissenschaftler Alfred Wegener zu Beginn des 20. Jahrhunderts die Plattentektonik entwickelte, wurde klar, dass sich die Erde nicht auf einen starren Klumpen reduziert. Die Kontinentalplatten heben, senken und bewegen sich. Auch Vulkane sind schwingende Systeme. Die Erde ist voller seismischer Wellen, die hin und her laufen. Werden die schwirrenden Schwingungen gemessen, lassen sie sich in elektronische Klänge umwandeln, die wir hören können. In der Sinfonie Inner Earth ertönen die Kräfte und Klänge aus der Tiefe in der Sprache der Musik. Geschaffen von Wolfgang Loos, der an der Universität der Künste in Berlin lehrt und Tonmeister ausbildet. Seine Seismosonic Symphony ist eine einstündige Komposition, die aus 5 Sätzen besteht. Das Werk stützt sich auf reale seismische Daten. Es wird 1999 in Berlin veröffentlicht. Zum Ausklang eines Jahrhunderts, in dem die Geophysik ein dynamisches Bild von der Erde entwirft und sogar entdeckt, dass die Erde als Ganzes wie eine Seifenblase schwingt. Am Anfang waren die Ergebnisse völlig enttäuschend. Also wenn man das in den hörbaren Bereich transformierte, dann britzelte das oder machte einen kurzen Plop oder einen kurzen Krach. Das war alles gar nicht so, dass man sich daraus vorstellen könnte, dass man das interessiert sich anhören könnte. Brüche in der Erdkruste verursachen harte Schläge und dann ist Ruhe. Bei der folgenden Aufnahme handelt es sich um das Bolivienbeben vom 9. Juni 1994. Das Beben in einer Tiefe von 650 Kilometern hat eine Stärke von 8,2 auf der Richterskala. Es handelt sich um das tiefste bisher auf der Erde registrierte Beben. Rhythmische Effekte reichen nicht aus, um eine Sinfonie zu komponieren. Doch die Erde ist nicht nur von Rhythmen erfüllt. Was aber bei weiterer Arbeit, was ich dabei gefunden habe, sind ganze Melodien, ganz große, lange Bögen. Diese seismischen Messungen ziehen sich ja über Tage, Wochen, Monate. Das heißt, wenn ich die also transformiere in den hörbaren Bereich und dabei auch verkürze, habe ich immer noch Material, das 10, 20, 30 Sekunden da sind. Und dann hört man natürlich auch die Strukturen, die man erwartet. Man hört eine gewisse Obertonregelmäßigkeit, aber eben auch Abweichungen davon, die so unglaublich interessant sind. Man könnte die nie mit einem Synthesizer nachstellen. Bei Wolfgang Loos steckt das Thema Erde tief in der Seele, weil er sich für Naturwissenschaft und Technik interessiert. Seine Sinfonie Inner Earth beruht auf der langjährigen Freundschaft mit einem Geophysiker. Seit der Studentenzeit in Tübingen ist Wolfgang Loos mit Frank Scherbaum befreundet. Es gibt einen Satz, der beide verbindet. Alles, was schwingt, das klingt. Alles, das, was schwingt, klingt. Im Institut für Geowissenschaften der Universität Potsdam sind hin und wieder Gitarrenklänge zu hören. Frank Scherbaum stimmt im Sitzungszimmer des Instituts sein Instrument. Er studierte nicht nur Physik und Geologie, sondern auch Gitarre. Gitarre ist einfach ein Instrument, was mir sehr nahe ist. Es ist gar nicht mal so sehr das Spielen, es ist auch das Üben, was mich sehr ausfüllt. Es ist eine Entspannung heute, es ist das Auseinandersetzen mit einzelnen Musikstücken. Es gibt dann also Zeiten, da übe ich nur an einem Stück für viele Wochen und Monate und komme dann vielleicht ein kleines bisschen weiter und dann lege ich es wieder weg und greife das dann vielleicht ein paar Monate später wieder auf oder auch gar nicht. Um Frank Scherbaum gruppiert sich ein kleiner Kreis von Wissenschaftlern und Künstlern, die sich mit dem Erdklang beschäftigen. Scherbaums Thema der Antrittsvorlesung 1989 ist die Standsicherheit von Bauwerken. Als er 1997 an die Universität Potsdam berufen wird, spricht er über Array-Seismologie. Das heißt, mehrere Seismometer werden zusammengeschaltet, um in die Erde hineinzuhören. So lassen sich zum Beispiel unterirdische Atomwaffentests überwachen. Vor allem aber möchte der Geophysiker das Verhalten der Vulkane besser verstehen. Vulkane geraten vor der Eruption in Erregung. Wenn Magma aufsteigt, vibriert die Erde. Werden diese Signale gemessen, lassen sie sich vertonen. In den seismischen Signalen von Vulkanen stecken Rufe mit unerwarteter Reinheit. Eine Aufnahme vom Vulkan Semeru, dem höchsten Berg auf der Insel Java. Ich ich möchte ja nicht, dass die Observatoren jetzt plötzlich anfangen nachzutanzen, was da der Vulkan gerade macht, sondern erkennen, ob jetzt ein kritischer oder ein unkritischer Zustand des Vulkans vorliegt. Und diese emotionale Komponente ist bei anderen Arten der Auswertung, zum Beispiel bei algorithmischen Auswertungen, natürlich nicht gegeben, oder auch bei visuellen Auswertungen ist das sehr viel entkoppelter von emotionalen Aspekten. Man kann zwar auch manchmal sagen, oh, das ist ein schönes Seismogramm, wenn man irgendein Seismogramm sieht, was bestimmte Wellengruppen besonders markant herausgearbeitet hat, aber ich glaube, es ist nicht ganz so stark wie bei der Musik. Es ist eine sehr mühsame Arbeit, die Sprache der Vulkane zu analysieren. Die Burschen jaulen und quietschen, sie heulen und trommeln. Unter der Leitung von Frank Scherbaum hat der Geophysiker Matthias Ornberger in Potsdam begonnen, die Vokabeln des Erdklangs Symbol für Symbol und Wort für Wort zu deuten. Mit Daten von verschiedenen Vulkanen habe ich gearbeitet. Selber war ich in Mittelamerika unterwegs und in Indonesien, da speziell am Merapi und zuvor hauptsächlich in Costa Rica am Arenal. Da war ich eine Zeit lang gelebt dort. Und da werde ich Ihnen jetzt auch ein Beispiel vorspielen. Das ist ein sogenannter Tremor, der mit Explosionsgeräuschen sozusagen verbunden ist. Also dieses Schlagen, was Sie gehört haben, das klingt wie eine Trommel, ist im Prinzip die Explosion. Und danach hört man so ein Wimmern, was im Prinzip dieser Tremor ist, der die Frequenz ändert. Also tatsächlich seismische Signale von einem aktiven Vulkan, der so am Tag ein paar Mal ausbricht und dann immer diese Tremorsignale kontinuierlich vor sich abstrahlt. Ich bin schon zufrieden, wenn ich in der Lage bin, ein kleines Teilsystem so zu verstehen, dass es in sich widerspruchsfrei verständlich ist. Und da ist dann zum Beispiel der Versuch, vulkanische Signale mit Analogien wie Musikinstrumenten dann in ihrem physikalischen Verhalten zu verstehen, ist schon ein kleiner Erfolg. Also ich würde mir nicht anmaßen, jetzt mit einem solchen Ansatz wirklich das Gesamtsystem Erde verstehen zu wollen oder zu können. Ein beschleunigtes Abspielen von Tonbändern hat einen unangenehmen Mickey-Maus-Effekt zur Folge. Heute werden seismische Wellen mit einer tausendfachen Geschwindigkeit abgespielt und es gelingt, diesen störenden Effekt zu vermeiden. Seismische Wellen, die viel langsamer schwingen als Schallwellen, lassen sich verklanglichen. Von Sonifizierung oder Audifizierung ist die Rede. Diese Verfahren machen es Wolfgang Loos möglich, in den 5 Sätzen von Inner Earth die Schwingungen aus dem Erdinneren hörbar zu machen. Alles, was schwingt, das klingt. Die Erde ist kontinuierlich in Bewegung. Der Geophysiker Frank Scherbaum, der mit Leidenschaft Gitarre spielt, und der Musiker Wolfgang Loos, der mit Passion Tonmeister ist, lernen sich 1973 kennen. Ich habe in Tübingen Physik und Geologie studiert und dann nach dem Vordiplom in Physik mich sehr stark auf die Musik konzentriert. Habe dort auch Wolfgang Loos kennengelernt während einer Vorlesung für Musiktheorie und dann auch Musikgeschichte. Da saß da jemand, der Mathematikaufgaben machte und das hat mich dann natürlich auch interessiert und so kamen wir dann in Kontakt. Ich half ihm bei den Matheaufgaben, er half mir bei der Gehörbildung und so entstand dann eine Freundschaft, die mittlerweile schon über Jahrzehnte andauert und auch dann zu Inner Earth geführt hat. Während der Arbeit an der Komposition schafft Frank Scherbaum aus dem Institut für Geowissenschaften in Potsdam immer wieder seismische Daten nach Berlin in das Studio in der Grunewaldstraße 9. Der Geophysiker versorgt den Komponisten mit Material, mit dem er ästhetisch experimentieren kann. Das Schlüsselerlebnis auf dem Weg zur Sinfonie Inner Earth ist ein gemeinsamer Urlaub in Kalifornien. Frank Scherbaum und Wolfgang Loos besuchen 1980 die San Andreas-Verwerfung. Eine mächtige Bruchzone südlich von San Francisco. Erstmal ist es sehr eindrucksvoll, wenn man sieht, dass etwas durch eine Erdbewegung entstanden ist, was man wirklich nach vielen Jahren noch ganz deutlich über einen großen Bereich hin erkennen kann mit bloßem Auge. Und das drüber nachdenken, wie das wohl klingen mag, das ist wohl ganz banal dadurch entstanden, dass wir uns mal gegenseitig Bilder von den Wellen gezeigt haben. Als ich Wellen von irgendwelchen Erdbewegungen oder seismischen Messungen gesehen habe, habe ich gesagt, naja, das sieht eigentlich aus wie bei uns, wenn man ein Spektrum von einem angeschlagenen Crashbecken erhält zum Beispiel. Das, was zum Beispiel ein Schlagzeuger benutzt, der benutzt Trommeln und Becken. Und wenn man ein Becken anschlägt, dann gibt es ein Bild, was etwas anders aussieht, als wenn man einen Klavierton anschlägt. Die San Andreas-Verwerfung erstreckt sich über hunderte von Kilometern von Mexiko bis zum Norden von San Francisco. Die pazifische Platte driftet an der nordamerikanischen Platte vorbei. Dabei verhaken sich die Schollen in einzelnen Abschnitten. Immer wieder erschüttern Beben das Gebiet. Jedes lokale Beben erzeugt seismische Wellen. Die Wellen breiten sich im gesamten Erdkörper aus. Die sogenannten P-Wellen, die Primärwellen, wandern durch den heißen und flüssigen Erdkern hindurch. Zu den Künstlern, die sich für die Vertonung von seismischen Signalen interessieren und die mit Frank Scherbaum zusammenarbeiten, gehört Florian Dombois. Die Erde als Musikinstrument aufzufassen, hält er, wie Frank Scherbaum, weder für einen Fehler noch für eine Provokation. Die Erde als Musikinstrument zu beschreiben, ist eine Metapher. Und jede Metapher hat natürlich ihre Richtigkeit und ihre Falschheit. Sie ist keine Geige. Es ist wahrscheinlich eine Glaubensfrage. Also ich stelle mir keinen Geigenbauer vor, der diese Erde einer Stradivari gleich eingerichtet hat. Aber dass sie ähnlich wie ein Musikinstrument unter akustischem Blickwinkel betrachtet werden kann, das kann man nicht leugnen. Da sind sehr viele Schwingungen unterwegs. Sie sind zwar nicht dem menschlichen Ohr hörbar, weil sie einfach sehr viel langsamer schwingen. Aber es sind insgesamt ein Klangumfang von 17 Oktaven in der Überlagerung von sehr unterschiedlichen Wellenbewegungen, die in und durch und von der Erde hin und her strahlen. Und insofern kann man durchaus von einem Musikinstrument oder von einem Klangkörper Erde auf jeden Fall sprechen. Dombois leitet das Institut Y, ein Zentrum für spartenübergreifende Forschung und Lehre an der Hochschule der Künste in Bern. Er entwickelte zahlreiche räumliche Installationen, um die Klangeigenschaften des Planeten Erde zu demonstrieren. Er veröffentlichte eine CD mit Messungen des Kobe-Bebens in Japan von 1995. So ähnlich wie wenn Sie einen Donner beim Gewitter hören und Sie sind nah dran, dann ist es ein harter Schlag. Und wenn Sie weiter weg sind, dann wird das immer mehr zu einem Rollen. Und sowas Ähnliches passiert auch mit Erdbebenwellen. Diese ersten vier Beispiele sind einfach in unterschiedlichen Distanzen, also von wenigen hundert Kilometern zu mehreren tausend Kilometern Entfernung. Die vier Beispiele, das erste war in Matsushiro in Japan, das zweite war in Yuzhno-Sakhalinsk in Russland, also ganz in dem äußersten Osten von Russland am pazifischen Rand, dann Chiang Mai in Thailand und das vierte war in Nilore, Pakistan, also vier Stationen, die in unterschiedlicher Entfernung zu dem ursprünglichen Ereignis messen. Und das ist so ähnlich wie in der Akustik auch. Wenn Sie nah an der Quelle sind, hören Sie was anderes, als wenn Sie weit entfernt sind. Alles, was schwingt, klingt. Der Musiker Wolfgang Loos und der Geophysiker Frank Scherbaum treffen sich zu Beginn der 80er Jahre mit der Idee, dass sich sowohl Kontinentalplatten als auch Vulkane als Musikinstrument auffassen lassen. Gitarre und Schlagzeug, Flöte und Dudelsack und viele andere Instrumente ertönen im Innern der Erde. Vor mehr als 2500 Jahren sagte der Philosoph Pythagoras seinen Schülern, ein Fels sei zu Stein gewordene Musik. Das Reifen dieser Hypothese, die zu Inner Earth führt, wird durch einen Musikpublizisten befördert, an dem sich auch nach seinem Tod die Geister scheiden. Die Rationalisten empfinden ihn als aufdringlichen Guru, die anderen entdecken bei ihm Ideen zum Thema Klang, mit denen sie sich und die Welt besser verstehen. Joachim Ernst Behrendt, Jazzredakteur beim Südwestfunk, schreibt Radiogeschichte. Am 28. November 1981 haucht der Musikphilosoph beim Südwestfunk in ein eigens für ihn konstruiertes Mikrofon. Nada Brahma, eines der prägenden Worte indischer Spiritualität und Religiosität. Nada heißt Klang, Brahma ist der Schöpfer, einer der drei großen Götter der hinduistischen Trinität. Shiva und Vishnu sind die beiden anderen. Aber Brahma als Prinzip Das sogenannte Brahman ist auch die Urkraft des Kosmos, das geistige Selbst des Menschen und alles Lebendigen. In seiner Radiosendung Nada Brahma dokumentiert Joachim Ernst Behrendt, dass sich Musik, Wissenschaft und Religion keineswegs gegenseitig im Wege stehen müssen. Als einer der ersten Publizisten spricht er von einem Wechsel hin zu einer auditiven Wissenschaft, von der die visuell ausgerichtete Wissenschaft der letzten Jahrhunderte nicht nur ergänzt, sondern vielleicht auch überschritten wird. Unsere Zeit ist voller großer Entdeckungen. Aber über eine der größten Entdeckungen unserer Generation spricht kaum jemand. Dass nämlich die Welt in einer eben noch unvorstellbaren Weise Klang ist. Und dass auch und gerade jene Bereiche der Welt, die uns jahrhundertelang als Inbegriff der Stummheit und der Stille erschienen, voller Klänge sind. An der Wurzel jeglicher Kraft und Bewegung im lodernden Zentrum der Existenz ist Musik und Rhythmus. Das Spiel geordneter Frequenzen in der Matrix der Zeit. Vor mehr als 2500 Jahren sagte der Philosoph Pythagoras seinen Schülern, ein Fels sei zu Stein gewordene Musik. Was ist ein Klang? Gibt es auch in den Dingen Musik? Wo überall in der Natur entstehen Obertöne? Verhält sich auch die Erde musikalisch? Wie würde sich die Musik des Erdkörpers von der im Konzertsaal, im Radio oder auf CD präsentierten Musik unterscheiden? Der Geophysiker und der Komponist von Inner Earth lassen sich auf derartige Fragen ein. Dabei motiviert sie auch die Lektüre des Buches »Die Welt ist Klang« von Joachim Ernst Behrendt. Ja, das liegt sehr lang zurück, dass wir dieses Buch gelesen haben, Nada Brahma, aber es war eben ein zu der Zeit völlig ungewöhnlicher Ansatz, über die Welt nachzudenken, sie nicht zu berechnen, sondern zu vermuten, dass vieles, was hier stattfindet, dass man das als Klang definieren oder auffassen oder auch eben wahrnehmen könnte, wenn man nur die nötigen Rezeptoren dafür hätte. Inzwischen haben wir vielleicht nicht die nötigen Rezeptoren, aber wir haben offensichtlich Mittel und Wege gefunden, einen Teil dieser Welt doch so umzusetzen und so zu übersetzen, dass wir sie tatsächlich als Symphonie wahrnehmen können. Das ist ein vergleichsweise esoterisches Buch, aber es enthält doch eine ganze Reihe von sehr, sehr interessanten Ansätzen, die nachdenkenswert sind. Und im Grunde genommen, selbst von der Physikerseite her, kann ich vielem von dem, was da gesagt wird, nämlich alles ist Klang, dem kann ich nur zustimmen, denn alles schwingt. Jeder elastische Körper schwingt, jedes Kontinuum ist in der Lage, Eigenfrequenzen oder Eigenschwingungen auszuführen. Und wenn man das so interpretiert, kann ich das also auch voll nachvollziehen. Und so entwickelte sich das dann und da entstand dann die Idee, ob man das Ganze nicht mal versuchen könnte umzusetzen. Niemand bestreitet, dass die Brandung des Meeres und der Strahl eines Wasserfalls die Luftsäule erzittern lassen und unser Gehör in Schwingungen versetzen. Aber glauben wir deshalb, dass im Verhalten der Erde ein Klangkörper und in den gewaltigen Kontinentalschollen unseres Planeten ein Schlagzeug steckt? Java, Ende Oktober 1996. Die seismische Aufnahme stammt von Merapi, einem der gefährlichsten Vulkane der Welt. Bevor der Vulkan aktiv wird, pulsieren Magma, Gas und Gestein mit einer hohen Frequenz. Die Seismologen messen mit ihren transportablen Geräten im Gestein des Vulkans vor einem Ausbruch die Schwingungen, die sich durch den Fels ausbreiten. Ein winziger Glockenton in den Daten kann das Signal für einen bevorstehenden Ausbruch sein. Nachdem in den Messdaten ein weiterer Glockenton auftaucht, bricht Anfang November 1996 der Merapi auf Java aus. Der Geophysiker Joachim Wassermann erforscht die seismischen Klänge der Vulkane. Der Wissenschaftler vom Geophysikalischen Observatorium der Universität München leitet die Erdbebenwarte in Fürstenfeldbruck und kennt viele aktive Vulkane, auch den Vulkan Jasur auf der südpazifischen Insel Tana. Das war ein unglaublich spektakuläres Alle-Sinne-Erlebnis. Sie haben dieses Blasenplatzen, also Sie sehen, wie eine Gasblase in den Lavasee unten eindringt und wie dann die Blase sich aufbäumt und platzt. Und in der Nacht ist es natürlich sehr spektakulär, weil das wie ein Feuerwerk ist. Und dazu kommt dann noch dieses unglaubliche auditive Erlebnis, dass Sie nämlich diesen Schlag, diesen Donnerschlag des Vulkans haben. Sie riechen die Asche, also sie schmecken ihn auch. Sie fühlen, wie das Vulkangebäude erzittert. Also sie haben wirklich die alle Sinne umfassende Erlebnis. Und in dem Fall war das wirklich so stark, die Druckwellen, die durch das Blasenplatzen erzeugt worden sind, dass einem die Händen leicht nach hinten weggeflattert sind durch die Druckwelle. Also es war ein unglaublich spannendes Erlebnis, das zu sehen. Man musste natürlich immer aufpassen, weil wir primär ja dort arbeiten, Instrumente aufstellen. Also das heißt, einer muss immer nach den Bomben schauen in die Luft und einer kann dann arbeiten. Wir nehmen die Erschütterungen der Luftsäule der Atmosphäre wahr, aber nicht die Erschütterung des Erdkörpers. Doch die Seismologen haben schärfere Sinne. Sie horchen mit besonderen Mikrofonen in die Tiefe hinein. Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist die Messung seismischer Wellen möglich. Aber erst seit die Signale in den für Menschen hörbaren Bereich übertragen werden, kann man den Rhythmus und den Gesang der Erde wahrnehmen. Ich meine, das war das erste Abspielen von diesen Vulkansignalen, die uns fasziniert hat, dass das so schön klingt. Jetzt war immer die Frage, wie können wir das nutzen, diese Informationsdichte, zum einen mal das Ästhetische und zum anderen mal das Wissenschaftliche zu befriedigen. Und diese Gratwanderung, das war auch für uns als damals Diplomanten, dann Doktoranden beim Herrn Scherbaum und dann als Postdoc war ich auch noch beim Herrn Scherbaum, war das sehr spannend, das mitzuerleben und auch mitwirken zu dürfen und immer wieder mit neuen Datenbeispielen zu kommen. Und ich meine, der Herr Loos hat daraus wirklich eine unglaublich aufregende Geschichte gemacht mit der Komposition. Auch weil ich weiß, ich höre aus den Daten raus, was ein Vulkan ist. Das finde ich noch viel spannender. Hören Sie, wie also die Rhythmik jetzt immer schneller wird. Man hört richtig, wie die einzelnen Pulse immer näher aneinander rücken. So als ob der Vulkan aus der Puste kommt. Wie Vulkane klingen, kann man bei Frank Scherbaum im Institut für Geowissenschaften der Universität Potsdam hören. Seine Doktoranden und Mitarbeiter haben 10 Jahre lang am Merapi geforscht. Der Professor der Geophysik ist begeistert über die Musikalität des großen Vulkans, der seit mehr als 11.000 Jahren aktiv ist. Und im Hintergrund ist immer ein Spieler, der auf einem anderen Instrument spielt, was ein bisschen höher klingt. Das finde ich fantastisch. Das ist eines der schönsten Klangbeispiele, die ich kenne. Weil es mehrere Elemente, mehrere Aspekte der Musik auch enthält. Und zwar einerseits Rhythmik, andererseits auch mehrere Instrumente. Im Herzen der Welt gibt es keine feste Materie. Es gibt nur den Tanz, schreibt Joachim Ernst Behrendt. Eine Idee, die in der Geophysik auf einen fruchtbaren Boden fällt. Der erste, der eigentlich meines Wissens diese Idee in die Diskussion gebracht hat, das war einer meiner akademischen Lehrer, Rolf Schick aus Stuttgart, ein faszinierender Vulkanseismologe, ich würde sagen einer der ersten Vulkanseismologen in Deutschland, der uns alle begeistert hat mit seinen vielen Ideen und vor allem mit den Ideen, den Vulkan als ein schwingungsfähiges System zu sehen. Und er hat als einer der ersten diese Idee wirklich wissenschaftlich versucht aufzuarbeiten. Diplomanten von Frank Scherbaum, Joachim Wassermann und Vera Schlindwein testen in München zu Beginn der 90er Jahre das Klangmodell. Die jungen Geophysiker machen sich daran, die Idee vom schwingenden und singenden Vulkan an seismischen Daten zu prüfen. Die beiden sind verblüfft. Sie entdecken in den seismischen Aufnahmen auf dem Bildschirm ein harmonisches Spektrum. Das ist ein Signal, was an dem Vulkan Semeru in Indonesien aufgezeichnet worden ist, 1992. Und diese Signale waren uns aufgefallen, dass die völlig ebenmäßiges Erscheinungsbild in der Zeitreihe haben. Also wenn man die Bodenbewegung über die Zeit aufträgt und im Spektrum, im Frequenzbild, sehen sie so aus wie ein Kamm, völlig gleichmäßig. Und sie eben, anders als Erdbebensignale, erzeugen sie eben ein lang anhaltendes harmonisches Signal, was uns erst vermuten hat lassen, dass wir womöglich hier irgendeinen Instrumenteneffekt sehen, weil wir so erstaunt waren, dass die Natur in der Lage ist, so ein reinen Klang, in Anführungszeichen rein natürlich im Vergleich zu einem Oszilloskop, aber für die Natur ist es doch erstaunlich, was für einen reinen Klang sie erzeugt. Werden ungewöhnliche Klangeigenschaften entdeckt, beschleunigt das auch die Forschung. Joachim Wassermann. Es gibt immer mehr Beispiele davon, dass die Erde durchaus musikalisch sein kann und dass sie in einer Art und Weise uns auf Erzeugungsmechanismen bringt, die wir so vorher nicht gesehen haben. Hätte man nicht diesen harmonischen Tremor gehört, mit diesen ganzen Obertönen. Ich glaube, wir wären nicht so schnell auf die Idee gekommen, da resoniert was perfekt. Und zwar, was da resonieren muss, ist nicht die Magma, sondern in dem Fall das Gas. Und ohne dieses Hören, das Hörbarmachen dieser Ereignisse, wären wir, glaube ich, nicht so schnell darauf gekommen, wie wir dann letztendlich sind. Über Geophysik spricht der Klangphilosoph Joachim Ernst Behrendt in Nada Brahma noch nicht. Aber er zitiert am 28. November 1981 in der Reihe Soiren des Südwestfunks ausführlich das Buch »Der Rhythmus des Kosmos«. In diesem Buch entwickelt der amerikanische Psychologe George Leonard den Gedanken, dass die Art und Weise, wie Musik entsteht, auch die Art und Weise der Entstehung der Welt sei. Vor mehr als 2500 Jahren sagte der Philosoph Pythagoras seinen Schülern, ein Fels sei zu Stein gewordene Musik. Eine intuitive Erkenntnis, die durch die moderne Wissenschaft voll bestätigt wird. Wir wissen heute, dass jede Partikel im physischen Universum ihre Eigenschaften durch Frequenz, Muster und Obertöne ihrer speziellen Schwingungen, also durch ihren Gesang, erhält. Dasselbe gilt für alle Formen von Strahlung, alle starken und schwachen Naturkräfte und für alle Informationen. Bevor wir Musik machen, macht die Musik uns. Der Ätna ist der Lieblingsvulkan des Geophysikers Joachim Wassermann. Für ihn korrespondiert die Seismosonic Symphonie mit den Klangeigenschaften der Erde. Die Verbindung Musik, Komposition und Erde ist was völlig Neues, entspricht aber gerade dem, was ich erlebt habe an Vulkanen. Alle Sinne sind vereint. Sie schmecken den Vulkan, sie hören den Vulkan, sie sehen den Vulkan und sie fühlen den Vulkan. Und das haben sie beim Erdbeben nicht. Und das ist das, was mich so fasziniert an der Vulkanologie. Und das hat der Herr Scherbaum bei mir zumindest ziemlich deutlich rausmoduliert, diese Begeisterung. Alles, was schwingt, das klingt. Die Erde ist kontinuierlich in Bewegung. Das griechische Wort Seismos bedeutet Erderschütterung. Rund um den Globus spannt sich ein Netz geophysikalischer Observatorien. Die erste Erdbebenwarte richtet der Geophysiker Emil Wiechert im Jahr 1902 in Göttingen ein. Sie ist noch in Betrieb. Ein Schild über dem Eingang verkündet ein bis heute gültiges Programm der Forschung. Ferne Kunde bringt dir der schwankende Fels, deute die Zeichen. Das Geophysikalische Observatorium der Universität Leipzig befindet sich auf dem Kolm. Der bewaldete Hügel liegt zwischen Leipzig und Dresden. In einem kleinen Bunker stehen Seismometer auf dem Fels. Sie können selbst 17.000 Kilometer entfernte Beben registrieren. Neben modernen Messgeräten ist ein altehrwürdiger Horizontalseismograph im Einsatz. Ja, also was Sie jetzt sehen werden, ist ein Stück historische Seismologie. Petra Buchholz öffnet die Tür zum Messbunker. Sie betreut den fast 100-jährigen Seismographen, der seine Kurven auf Papier ritzt, das durch Ruß geschwärzt wird. Wir haben hier auf dem Gelände noch ein uralt Gerät, einen sogenannten Wiechert-Horizontalseismographen stehen. Der steht unter Denkmalschutz. Der stand anfangs in Leipzig und zwar ab 1902, ist dann 1935 dann nach Kolm gekommen, weil in Leipzig selbst die Bodenunruhe einfach zu groß wurde durch Industrie und Verkehr, also durch menschliche Einflüsse. Und hier fand man doch Bedingungen vor, wo vernünftig registriert werden konnte, ohne störende Einflüsse von außen. Und er steht bis heute noch da und er arbeitet noch. Der Leipziger Seismograph registriert gleich in seinem ersten Jahr am 22. August 1902 mit großen Ausschlägen das Kaschgar-Beben in Nordwestchina. Das historische Gerät sieht aus wie ein großer Eisenkopf. Der Physiker Siegfried Wendt zeigt auf den Drehpunkt unten am Boden. Das ist ein kardanisches Gelenk. Dann kommt der Holzstempel, wo das draufsteht, was hinter diesem Gerüst dort ist. Und die eigentliche Pendelmasse ist oben. So, und jetzt würde das Ganze, weil der Schwerpunkt doch oberhalb des Drehpunktes ist, würde es doch umfallen, sobald es einen kleinen Stups bekommt. Und deswegen haben wir dort hinten diese Dämpfungszylinder und in den Dämpfungszylindern integriert sind noch diese Federn, die es wieder zurückholen. Das heißt, wenn es also ausgelenkt wird, wird die Feder gespannt, die andere wird zusammengedrückt und dann geht es wieder in die Gleichgewichtslage zurück. Das Pendel ist empfindlicher als die Prinzessin auf der Erbse. Was die Erde in Erregung und das heißt in Schwingungen versetzt, lässt auch den Seismographen erzittern. Die historischen Geräte zeigen ebenso wie die modernen Seismometer an, dass die Erdkruste in Bewegung ist, selbst wenn sich keine Beben ereignen. Durch ihren Schichtenbau ähnelt die Erde einer Zwiebel. Die Kontinentalplatten haben eine Stärke von etwa 100 Kilometern. In zwei Etagen folgt der Erdmantel, der bis in 3000 Kilometer Tiefe reicht. Der darunterliegende Erdkern ist flüssig. Er besteht aus Eisen. Im flüssigen Kern ist jedoch ein festes Zentrum vorhanden. Trotz der Temperaturen um 4600 Grad Celsius gefriert das Eisen im Erdinnern, weil der Druck so hoch ist. Die Vorgänge in der Tiefe tragen dazu bei, dass Vulkane sprühen und dass die dicken Platten der Steinhülle um die Erde driften und dabei immer wieder Erdbeben auslösen. Ohne die Kunde im schwankenden Fels wüssten wir bis heute nichts über die heiße und turbulente Welt unter unseren Füßen. Frank Scherbaum über die Entwicklung der Messtechnik im 20. Jahrhundert. Mit der seismologischen Messtechnik, so wie sie mit den Wiechert-Seismographen im Grunde genommen und ähnlichen Instrumenten in die Welt gesetzt wurde, und den dann darauf folgenden Seismometernetzen, die dann global verteilt wurden, haben wir zum ersten Male wirklich systematisch seismische Signale zur Erkundung des Erdinnern, also als Fernerkundungsmethode, verwenden können. Und der Informationsgewinn, der sich dann daraus ergeben hat, war ganz enorm. Das Ganze wurde dann nochmal gesteigert in den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, als dann im Zusammenhang mit der Überwachung von unterirdischen Atomwaffentests dann systematisch einheitliche Seismometernetze in die Welt gesetzt wurden und dann wirklich mit einheitlichen Instrumenten beobachtet werden konnte. Also erst dadurch haben wir gelernt, wie die Erde im Innern aufgebaut ist. In seinem Arbeitszimmer im Institut für Geowissenschaften in Potsdam hat Frank Scherbaum die Gitarre gleich neben dem Computer stehen. Er nimmt das Instrument und spielt ein Stück von Ettore Villa-Lobos. Und zwar ist das ein Stück, was sich dadurch auszeichnet, dass dort sehr, sehr viele Obertöne verwendet werden. Und Obertöne ist eins der Themen, die sich auch durch Inner Earth ziehen. Das war eigentlich auch bei der Suche nach dem Klang eines der Hauptthemen, eine der spannendsten Fragen: Was macht eigentlich obertonreiche Klänge in der Erde? Und wo finden die statt? Welche Mechanismen bewirken die? Also Obertöne ist ein Thema, was sich sowohl durch die Musik von Villa-Lobos als auch durch die Suche nach dem Klang von Signalen, die in der Erde erzeugt werden, zieht. Die Musik in einem Konzertsaal beruht auf einer schwingenden Luftsäule. Auch die äußere und feste Erdkruste lässt sich als ein vibrierender Gitarrenkörper auffassen. Allerdings ist die Erde kein Hohlkörper. Und mit einem Durchmesser von 12.756 Kilometern am Äquator ist sie ein gigantisches Musikinstrument. Frank Scherbaum klickt ein Tonbeispiel an. Das ist das Bolivienbeben, wo Sie die Eigenschwingungen der gesamten Erde hören. Das war jetzt gerade der Schlag, der dann die ganze Erde zum Klingen gebracht hat. Das sind insgesamt 21 Tage vertikale Bodenbewegung gewesen am Observatorium Schiltach im Schwarzwald. Bereits am 22. Mai 1998 ereignet sich in Bolivien ein weiteres Beben. Über 100 Menschen kommen ums Leben. 15.000 Menschen werden obdachlos. Die Bolivienbeben entstehen, weil eine Platte des pazifischen Ozeanbodens mit einer Geschwindigkeit von rund 9 Zentimetern pro Jahr unter die südamerikanische Platte in den Erdmantel hinabtaucht. Die oft sehr heftigen Erdbeben werden durch Reibung der beiden Platten gegeneinander ausgelöst. Ein Musiker denkt an ein Crashbecken. Ein Geophysiker staunt über einen unerwarteten Effekt. Ein lokales Beben versetzt die Erde insgesamt in Schwingungen. Man hört, dass sich die Erde wie ein Musikinstrument verhält. Die hochempfindlichen Messgeräte des Schwarzwald-Observatoriums bei Schiltach sind in einem ehemaligen Silberbergwerk untergebracht. Der Weg führt hunderte Meter in den Berg hinein. Der Raum mit den Messgeräten darf nicht betreten werden. Jede Störung wird vermieden. Der Geophysiker Rudolf Wittmer-Schniedrig beschäftigt sich seit seiner Doktorarbeit mit der Frage, durch welche Kräfte die Erde als Ganzes in Schwingungen versetzt wird. Meine Frau ist Musikerin, Profimusikerin. Ich bin kein Profimusiker, aber für mich ist die Erde eine große Glocke. Und jedes Erdbeben ist, als ob diese Glocke angeschlagen würde mit einem Klöppel und die Glocke schwingt danach. Und diese Schwingung des ganzen Erdkörpers, die kann ich aufzeichnen und ich bezeichne die Schwingung als Töne, Grundtöne, Obertöne, Flageolettöne. Das ganze Vokabular, das die Musiker gerne verwenden, um ihre Klänge zu beschreiben, wird eins zu eins übernommen und auf die Erde ist das übertragbar und das passt auch. Nur hören können wir es nicht. Dazu sind die Frequenzen viel zu niedrig. Die sind außerhalb vom hörbaren Bereich. Alles, was schwingt, das klingt. Die Erde ist kontinuierlich in Bewegung. Pythagoras lehrt, ein Fels ist die zu Stein gewordene Musik. In der Tat ist so, dass im Alltag wir immer die Erde als Bezugspunkt, als ruhenden Bezugspunkt erfahren, bis auf diese ganz wenigen Tage, wo wir Erdbeben erleben. Aber wenn man ganz fein hinschaut mit hochempfindlichen Messgeräten, dann merkt man eben, dass die Erde nachgibt. Die gibt nach, weil Sonne und Mond an dir ziehen und zerren. Da gibt es die Gezeiten in den Ozeanen und die feste Erde macht aber auch Bewegungen mit. Tagtäglich zweimal werden wir gehoben und deformiert sich die Erde durch die Kräfte von Sonne und Mond. Und das sind die allergrößten Signale und dann gibt es eben auch noch sehr, sehr viel kleinere. Und Erdbebensignale, wenn man ein Erdbeben in großer Entfernung registriert, gehören zu diesen ganz kleinen Signalen. Die Erdsinfonie ist nur ein Beispiel für die Kreativität von Wolfgang Loos. Der Komponist schreibt Filmmusik, zum Beispiel für die TV-Kindersendung Sandmännchen. Auch die Musik für den Film Der letzte Tag des Salvador Allende von Michael Trabitsch entsteht in seinem Studio. Er komponiert ebenfalls Werke wie das Streichquintett Der Cellist auf dem Berge, in dem sich die klassische Kompositionslehre wiederfindet. Die Partitur, die schreibt dann schlussendlich dann doch der Komponist. Die Erde gibt in der Hinsicht keine Partitur vor, sondern liefert ja nur das Klang- und vielleicht auch noch das Melodien- und Rhythmenmaterial und die Sammlung. Aber die Partitur schreibt der Komponist oder der Orchestrator, in diesem Fall der Komponist. Sind das Streichquintett, der Cellist auf dem Berge und die Sinfonie Inner Earth etwas völlig Verschiedenes? Worin besteht der Zusammenhang zwischen Cello und Erdenklang? Der Cellist auf dem Berge, das ist nach außen hin natürlich schon ein ganz normales Streichquintett in einer Besetzung Solo, Cello und Streichquartett. Aber der hat zum Beispiel auch ganz viel mit dieser Erde zu tun. Das ist einfach eine ganz romantische Erklärung eben an ein Instrument und an auch eine Gegend, die ich sehr liebe. Und kompositorisch ist das Verhalten anders, aber der Komponist und das Ohr ist kein anderes, sondern bei jedem Klang, bei jedem Instrument entsteht einfach eine Fantasie, was kann ich mit diesem Instrument und mit diesem Klang machen und womit kann ich es kombinieren, damit etwas Interessantes, Spannendes herauskommt. Und diese Fantasie, die bezieht sich natürlich genauso auf ein Cello wie auf diese gefundenen Erdklänge. Wolfgang Loos legt die CD Inner Earth im Studio ein. Er dreht an den Reglern. Eine Passage von Movement One erklingt. Ja, insgesamt sind 5 Sätze auf dieser CD. Der erste Satz ist gemacht aus Daten von einem Vulkan in Indonesien, Semeru heißt er. Und da entstanden eigentlich die melodischsten Klänge. Das sind ganz lange Melodien. Was wir jetzt hören, ist eine einzige Aufnahme, zu der sich dann später eine zweite und eine dritte, also jetzt hier eine zweite, dazugesellt. Das Ganze wiederum nicht nach wissenschaftlichen, sondern nach ästhetischen Gesichtspunkten aufbereitet. Also an der Stelle verlasse ich natürlich die Wissenschaftlichkeit, sondern da geht es mir dann um den Klang, um dass der Klang interessant ist. Das hat mir auch völlig erstaunt, dass man Tonbeugungen erlebt, die neben einer Obertonstruktur liegen. Ich hätte erwartet, ich finde ganz reines Obertonmaterial. Das ist aber nicht der Fall, sondern die Töne biegen gleichsam ab. dafür die technische Erklärung oder die wissenschaftliche Erklärung zu finden, das vermag ich nicht, aber ich könnte mir vorstellen, dass es eben durch verschiedene Untergründe und Übertragungs-, Ablenkungs-, Geschwindigkeitsänderungen, wie auch immer, zu diesem Abkippen der Frequenzen führt. Movement 2 stützt sich nicht auf Vulkandaten. Die Grundlage bilden seismische Messungen eines Bebens in der Erdkruste, das von großen Entfernungen und von verschiedenen Orten aus gemessen wurde. Der dritte Satz hat wieder einen Vulkan, nämlich den Ätna, zum Hintergrund. Der vierte Satz hat Tiefbeben, ich glaube aus Kolumbien, die in 6000 Meter Tiefe, da möchte ich jetzt aber mich nicht ganz genau drauf festlegen. Und der fünfte Satz, und damit schließt sich dann das Ganze, stammt wieder aus den Vulkandaten des Simmeru, die einfach musikalisch die schönsten waren. Während der Arbeit an der Sinfonie kommt Frank Scherbaum immer wieder mit neuen seismischen Daten ins Studio. Hier Klänge von Tiefbeben, dort lange Melodiebögen vom Vulkan Simmeru. In die Komposition mischt sich der Geophysiker nicht ein. Ich bin sozusagen der Akustiker dabei, der Lieferant der Klänge, der immer wieder neues Klangmaterial angebracht hat und sagt, lass uns das mal ausprobieren, wie klingt denn das und wäre das nicht etwas? Die letztliche Komposition ist Wolfgang Loos' Komposition und da war ich natürlich auch überrascht, was dann rauskommt. Wolfgang Loos forstet das Wellen- und Tonmaterial durch. Meine Idee dabei war eigentlich, wenn ich das in den hörbaren Bereich transformiere, bekomme ich Klänge und die sind hoffentlich interessant und dann nehme ich diese Klänge und mache Musik damit. Also ich benutze sie als Musikinstrument. Den Plan habe ich dann fallen gelassen, weil es entstand was anderes. Die Klänge als reines Tonmaterial, also nur für einen Ton, wie ein Vibraphonton, ein Flötenton, die waren gar nicht so interessant. Das war wirklich, am Anfang waren die Ergebnisse völlig enttäuschend. Also wenn man das in den hörbaren Bereich transformierte, dann britzelte das oder machte einen kurzen Plop oder einen kurzen Krach. Das war alles gar nicht so, dass man sich daraus vorstellen könnte, dass man das interessiert sich anhören könnte. Besonders prekär sind die Erdbebendaten. Sie können von den Seismologen visuell dargestellt werden und lassen sich in den hörbaren Bereich transformieren. Doch die wissenschaftlich wichtigen Daten sind musikalisch alles andere als spektakulär. Schlussendlich stellte sich dann ganz schnell raus, die Einzelklänge waren gar nicht so interessant. Was interessant war, waren Melodiefolgen und Rhythmen, die plötzlich entstanden sind. Die Melodiefolgen, die sich zwar, wie auch erwartet, physikalisch am Obertonspektrum orientiert haben, aber so wunderbar abgewichen sind, dass sie ein richtiges Eigenleben geführt haben. Jede Melodie ist so, dass man sie ganz, ganz schwer auf einem Synthesizer nachstellen könnte oder auf dem Klavier. Am Klavier schon gar nicht, aber diese ganzen Modulationseffekte, dass ein Klang sich nach oben hin wegbiegt und von einem Ton zum nächsten gleitet und nicht springt und anfängt zu vibrieren. Da habe ich immer wieder Melodiefetzen, ganz lange Melodien gefunden, die einfach für sich typisch waren und die viel interessanter waren als der eigentliche Klang. Inner Earth präsentiert dem Hörer von Movement 1 bis Movement 5 keinen seismologischen Lehrpfad, sondern die Erdsinfonie führt in eine Klangwelt, die nach ästhetischen Gesichtspunkten geordnet ist. Die Beispiele, die in Inner Earth verwendet worden sind, die kommen aus der äußersten Zwiebelhülle. Die kommen nämlich zum großen Teil aus den Vulkanen und die sind nun mal in der äußersten Zwiebelhülle angesiedelt. Das Komponieren an dieser Platte Inner Earth ist mehr ein im ursprünglichen Sinne des Wortes Komponere, zusammenstellen, also ein Zusammenstellen der Melodien, die ich gefunden habe und die miteinander zu verknüpfen und daraus ein dramaturgisches Ganzes zu machen. Wobei ich möchte auch richtig darauf hinweisen, dass mir sehr wichtig ist, es wurden keine furchtbaren Erdbeben verwendet und auch nicht die Daten davon, weil ich könnte mir nicht vorstellen, dass ich eine fröhliche Musik aus etwas mache, bei dem Menschen zu Schaden gekommen sind oder sehr gelitten haben. Sondern darauf haben wir eigentlich sehr geachtet. Wie überhaupt die ganze Beschäftigung damit eine sehr viel Respekt hervorruft oder bei mir hervorgerufen hat, Es ist ja nicht irgendein Musikinstrument, mit dem ich mich beschäftige und nächste Woche mit einem anderen, sondern es ist die Erde, auf der wir stehen, und diese Klänge hat noch keiner gehört. Und diese erste Beschäftigung damit, das ist ein richtiges Kribbeln, sich damit zu beschäftigen und tatsächlich Melodien zu finden und zu sagen, wow, das klingt ja ganz anders, als ich gedacht habe. Das hätte ich mir gar nicht so vorstellen können. Alles, was schwingt, das klingt. Die Erde ist kontinuierlich in Bewegung. 1999 ist es soweit. Fast 20 Jahre hat es gedauert, bis Wolfgang Loos gemeinsam mit Frank Scherbaum die einstündige Sinfonie Inner Earth anhören kann. Bis heute die einzige Sinfonie, die sich auf reale seismische Daten stützt. Ja, das war kurz vor der Veröffentlichung und das war ein sehr, für uns sehr heiliger Moment. Wenn Joachim Ernst Behrendt von Nada Brahma spricht, dann meint er immer auch den Klang der Schöpfung. Erörtert der Jazzfachmann das Klangthema, überschreitet er bewusst die Perspektive der Wissenschaft hin zur Perspektive der Kunst und der Religionen. Wie für Ernst Bloch ist für ihn die Welt keine Klotzmaterie, sondern ein stetiger Wechsel von Möglichkeitsfeldern und von Klanggestalten, in denen sich aus der Perspektive gläubiger Menschen die Herrlichkeit der Schöpfung offenbart. Nada Brahma heißt also nicht nur Gott, der Schöpfer ist Klang, sondern auch und vor allem die Schöpfung, der Kosmos, die Welt ist Klang. Und Klang ist die Welt. Die Musikverlegerin Stefanie Markus, die im Streichquintett Der Cellist auf dem Berge die Violine spielt. Ich habe sehr viele Bücher von Joachim Ernst Behrendt gelesen und der ja das so als Hypothese auch aufgestellt hat. Großes Thema von ihm war ja die Welt des Klang. Und er war auch sehr, sehr berührt davon. Er war der Erste, dem ich die Aufnahmen geschickt habe, weil ich hatte mal das Vergnügen, ihn kennenzulernen. Und dann war das auch einfach da anzuknüpfen und da habe ich ihm diese Aufnahmen geschickt und er war zutiefst beeindruckt. Also das hätte er sich wohl auch nicht träumen lassen, dass es dann so tönt und dass man es so wahrnehmen kann. Ja. Er hat tatsächlich dann auch gesagt, ja, das ist genau das, was Nada Brahma im Buch ausdrückt, finde ich hier in den Klängen wieder. Das war natürlich so eine Art Ritterschlag dann nochmal. Inner Earth dokumentiert, die Erde, auf der wir leben, ist ebenso Musik wie die Musik, die wir machen. In seinem Manifest Kunst als Forschung entwickelt Florian Dombois den Gedanken, dass in Zukunft neben der Sprache noch andere symbolische Formen als Wissensspeicher von Bedeutung sein werden. Wenn man sieht, dass sich die Naturwissenschaften in der frühen Neuzeit konstituieren und ihr Hauptpublikationsmedium in der gedruckten Schrift haben, dann ist eben der Klang, kommt in den Wissenschaften eigentlich nicht vor. Wir haben heutzutage durch den Computer die Möglichkeit, jede Datenträger in Klänge zu wandeln. Und wir haben heute durch das Internet die Möglichkeit, diese Daten auch noch und diese Klänge allen Leuten zugänglich zu machen. Und insofern glaube ich, dass da seit Anfang der 90er Jahre sich eine Revolution ankündigt, dass Klang in die Wissenschaft als Darstellungs-, Verhandlungs- und Sinnproduktionsmedium eintritt. Und damit wird sich die Wissenschaft, und tut sie sich ja auch schon, auseinandersetzen müssen. Klänge aus der Tiefe. Musikinstrument Erde. Ein Feature von Konrad Lindner. Es sprachen Judith Engel und Tonio Arango. Technische Realisation Günther Kasper. Regieassistenz Roman Podeswa. Regie Tom Kubli. Redaktion Gisela Korwes. Das war eine Übernahme vom Westdeutschen Rundfunk aus dem Jahre 2010. Nächsten Sonntagabend hören Sie in unserer Reihe Freistil das Feature My Favorite Things, das Universum der Dinge von Burkhard Reinhardts.